Wir starten in die neue Woche mit Paul Engels Resonanzen Hommage für Bläserquintett und Klavier. Neben den Bläsern wie Bruno Schneider, Horn und François Lelieux Oboe spielt der Pianist Oliver Triendl. Thank you. Thank you. Unter anderem Oliver Triendl, Gustavo Núñez und François Lelieux spielten in Paul Engels Resonanzen Hommage für fünf Bläser und Klavier zum Auftakt des heutigen Concerto Bavarese auf Bayern 2. Mit Wilfried Hillers Katalog Römisch 3 steht die nächsten knapp 20 Minuten das Schlagzeug im Mittelpunkt und damit auch das Schlagzeugensemble Chalabi, das den Katalog 2001 bei einem Konzert im Münchner Gasteig auf dem Programm hatte. Thank you. Das Schlagzeugensemble Chalabi spielte den Katalog Römisch 3 von Wilfried Hiller. Damit zu Max Beckschäfer und seiner Vokalvertonung der Frammenti e Stanze von Michelangelo. Ein Stück für Chor a Cappella, Sie hören die Sinfoniker. Kommt Ancora che volta Ascender vi L'infiniti pensieri. Chormusik a cappella von Max Beckschäfer mit den Sinfonikern, die Vorlage für die Frammenti e Stanze, lieferte Michelangelo Buonarroti. Basitos, kleine Schritte, so nannte die in Memmingen geborene Komponistin und Pädagogin Dorothee Eberhardt das nächste Stück in der Besetzung Klarinette, Klavier und Meerestrommel, mit dem sie Soltan Kovac und Axel Gremmelsbacher hören. Die beiden Musiker haben das Stück 2008 auf CD eingespielt. Klarinette, Klavier und Meerestrommel, also eine Trommel, die mit winzigen Stahlkugeln gefüllt ist, mit denen sich das Meeresrauschen und die Brandung imitieren lassen. Diese Besetzung findet sich in Dorothee Eberhards Stück Basitos. Sie hörten als Interpreten Zoltán Kovács und Axel Gremmelsbacher. Passend zur späten Stunde im Concerto Bavarese das nächste Stück, La Nuit von Karl Mansker. Es singt die Sopranistin Françoise Paulet. Thank you. Begleitet von Karl Maurin an der Orgel der Münchner Markuskirche sang die Sopranistin Françoise Paulet 4 Gesänge unter dem Titel La Nuit nach einem Gedicht von Victor Hugo von Karl Manske. Er wäre ja in diesem Jahr 90 geworden. Das Thema greift auch Peter Kiesewetter mit Instrumentalmusik auf, Gesänge der Frühe, es spielen Musiker des Kölner Nonetts. Thank you.

Gesänge der Frühe, Mitglieder des Kölner Nonetz spielten Musik von Peter Kiesewetter am Ende des Concerto Bavarese auf Bayern 2.